Am 2. März, Tag der Baumpflanzung, hielten die Bürger des ganzen Landes, wie in der Stadt Pyongyang und den Bezirken Nord- und Süd-Pyongan und Chagang, die Kundgebungen ab und begannen mit der Baumpflanzung im Frühling. Allein an diesem Tag pflanzten die Funktionäre und Werktätigen des ganzen Landes über 2,3 Millionen Bäume und Blumen an, hoben mehr als 1.486.000 Gruben aus und transportierten tausende Tonnen Dünger.